Homie, das ist hochkaräter Rap. Cops in Wohnung, doch das Motto ist im Sofa drin versteckt. So was nenn ich Pech, echt bodenlos und frech. Ich verkauf dir jeweils 16 Takte Opium und Crack. Das glaubt dir jeder Rappen, das ist ein komisches Geschäft. Verlogen und respektlos und das optische nicht echt. Aber ich bete nicht um Features, nur mit dem Ziel, dass Gott dir bisschen schenkt von dem Talent, das ich zu viel hab. Ihr habt's verdrängt und jetzt geht es immer wieder. Du bleibst auf Haze hängen, dann beschwer dich bei deinem Dealer. Kleiner feiner Rat, übertreib nicht, was du sagst. Scheiße was, deine Parts, leider kein Bedarf. Das ist Gastarbeitermucke und die Kanaks feiern zart. Wenn einer meint zu beiten, sind sie allesamt am Start. Neider neiden, das ist klar, sie machen einen nach. Ich hör die Stimme leise, wie sie sagt. Oye pendejo, sag was hast du sonst so im Petto? Du kannst nicht entkommen, denn im Kopf ist das Ghetto. Bombe am Block, Pumpe M.O. BB im Ghetto Blaster mit nem bisschen Flex auf der CD. Alles ist beim Alten, es gibt Shani, es gibt Beef. Normal ist alles easy, aber ach, hier ist Krieg. Voll Karacho mit der Limousine, eigentlich übertrieben. Doch die Panzer dringen tief in das feindliche Gebiet. Einigkeit und Recht, Freiheit und Gesetz, Kram, weg da. Ich rappe schon im 30. Semester. Anders als bei mir, kommt es bei dir auf den Rest an. Manch, ich bin von gestern, ich weiß doch, dass sie lästern. Ich bin das Bild von einem eingefleischten Rapstar. Ich habe das Talent, es mangelt einfach nur an Cash, man. Deshalb entlasse ich meinen Rap auf Therapie. Meine Texte packen Messer aus und stechen in den Beat.